haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Der liebe Onkel. Ich fand beim Aufräumen in meinem Büro einen ausgetrockneten Lippenstift und eine gelbe Gummiente. Ich konnte mich nicht daran erinnern, eine Nacht mit Daisy Duck verbracht zu haben. Und auch sonst fiel mir niemand ein, der mir eine Gummiente vermacht hatte. In einer Zeitschrift hatte ich mal gelesen, dass individuelle Wohnkultur sich vor allem dadurch auszeichnet, dass neben gestyltem Plunder auch ein bisschen Kitsch in der guten Stube herumsteht. Ich nahm mir das zu Herzen und platzierte die Gummiente auf meinem Schreibtisch. Meine neue Klientin war beeindruckt davon. So eine habe ich vor etwa 30 Jahren auch mal besessen. Kann es sein, dass Sie vor 30 Jahren schon einmal in meinem Büro waren? Nein, das ist unmöglich. Und ich hoffe, dass dieses eine Mal auch das einzige bleibt. Sie wollen doch nicht etwa andeuten, dass Ihnen mein Büro nicht behagt? Na, keineswegs. Aber es behagt mir ganz und gar nicht, in dieser besonderen Angelegenheit zu Ihnen zu kommen. Was denn für eine Angelegenheit? Ist Ihr Mann mit Ihrem Pudel durchgebrannt? Mein Mann ist tot, schon lange. Er hat getrunken, solange er konnte, und als er nicht mehr konnte, fiel er um und starb. Tja, manche Leute sterben so, wie sie gelebt haben, schnell und sinnlos. Ich arbeite für Herrn Flick. Er ist ein leidenschaftlicher Sammler, wenn auch ein etwas ausgefallener Sammler. Wieso? Sammelt er schöne Witwen? Nein, nein. Er hat zum Beispiel die größte Sammlung von Todesanzeigen. Hunderttausende! Hübsches Hobby. Werden die auch getauscht? Darum geht es nicht. Herr Flick wollte schon als junger Mann etwas sammeln, das nicht alltäglich ist. Seine gesammelten Todesanzeigen sind übrigens schon längst von wissenschaftlicher Bedeutung. Eine Art Kulturgeschichte des Abschieds. Aber Herr Flick sammelt auch noch Telefonbücher aus aller Welt. Und ich bin sozusagen seine Privatarchivarin. Tolle Sache. Wissen Sie, in meinem Beruf werde ich täglich mit Spinnern konfrontiert. Die ganze Welt ist voll davon. Und alle schauen irgendwann bei mir im Büro vorbei und erzählen mir eine nette Geschichte. Also machen Sie ruhig weiter so. Es stört Sie hoffentlich nicht, wenn ich dabei ein wenig Zeitung lese. Ich glaube, dass das Haus, in dem Herr Flick und ich wohnen, von jemandem beobachtet wird. Eine Person in einem Auto. Sie stellt den Wagen immer sehr geschickt gegen die Sonne, so dass man nie in das Wageninnere sehen kann. Hören Sie mir überhaupt zu? Ich habe Angst, Maloney. Gestern wurde im Haus eingebrochen, ganz raffiniert, ohne Spuren zu hinterlassen. Ich habe Herrn Flick nichts davon gesagt, um ihn nicht zu beunruhigen. Kümmern Sie sich darum? Ich habe Sie etwas gefragt, Herr Maloney. Ich brummte etwas vor mich hin und wartete, bis sie aufgestanden war. Dann sagte ich ihr, sie solle sich wieder hinsetzen. Ich nannte ihr meine Konditionen und sie nickte. Als sie gegangen war, hatte ich ihren Namen, einen Scheck und die Adresse von Herrn Flick. Wie viele leidenschaftliche Sammler hatte er offenbar auf die alten Tage panische Angst davor bekommen, all den Müll, den er gesammelt hatte, plötzlich zu verlieren. Und für viele ist das gleichbedeutend mit dem Verlust des Lebenssinns. Ich besuchte den alten Herrn. Er empfing mich freundlich. Interessieren Sie sich für etwas Besonderes? Wissen Sie, ich habe einen Vetter in Quebec. Haben Sie vielleicht ein Telefonbuch von Quebec? Habe ich. Wird Ihnen aber nicht viel nützen. Ist über 20 Jahre alt. Ich habe auch Todesanzeigen aus Quebec. Vielleicht ist Ihr Vetter darunter zu finden. Sie sammeln auch Todesanzeigen weltweit? Und ob. Und ob. Aus über 60 Ländern schicken mir die Leute regelmäßig Todesanzeigen. Interessant. Schwachsinn ist also doch ansteckender, als ich immer befürchtete. So ist es. So ist es. Es ist schön, wenn jemand die Ironie durchschaut hinter meinem Sammlertick. Wissen Sie, ich wurde wohlhabend geboren und viele reiche Leute sehnen sich danach, etwas Sinnvolles im Leben zu machen. Ich habe mich immer danach gesehnt, völlig sinnlose Dinge zu tun. Leider gibt es heute Leute, die aus meiner Sammlung wieder etwas Sinnvolles machen. Das ist hier die eigentliche Tragik. Ja, ich möchte sagen, die Ironie des Schicksals. Der Mann war ganz normal verrückt. Kein Grund, sich unnötig Gedanken zu machen. Ich plauderte noch eine Weile mit ihm, konnte aber nicht herausfinden, ob die Angst seiner Archivarin berechtigt war oder nicht. Ich ging und flanierte etwas in der Gegend herum. In einem Auto in der Nähe des Hauses saß eine junge Frau. Sie lächelte mich an, als ich an ihrem Wagen vorbeiging. So etwas lässt sich unsereins gerne gefallen. Direkt eine Wohltat, neben all den jungen Joggern wieder mal was Handfestes zu sehen. Sind Sie auf Bräutigamschau? Ziemlich üble Gegend. Die wirklich guten Kerle sind schon vergeben und die anderen haben außer Geld nichts zu bieten. Hm. Ist das so schlimm? Es gibt genug Männer, die nicht mal Geld zu bieten haben. Da haben Sie auch wieder recht. Schauen Sie mal, den Kerl da drüben, der rennt jetzt schon wie ein alter Knacker, der dem Herztod gerade noch mal einen Schritt voraus ist. Sie drehte ihren Kopf und ich sah, dass die linke Seite ihres Halses von einer breiten Verbrennungsnarbe bedeckt war. Ich wollte etwas sagen, da sah ich, dass der junge Kerl, den sie meinte, aus Flicks Garten gerannt kam. Ich rannte ihm hinterher und stellte ihn. Lassen Sie mich, ich habe nichts getan. Was hatten Sie in diesem Garten zu suchen? Ich habe nichts gesucht. Stellen Sie sich nicht blöd, Mann. Ich bin hier, um Herrn Flick zu beschützen. In wessen Auftrag? Ich habe keinen Auftrag. Ich möchte Herrn Flick beschützen, damit meine Freundin ihm nichts antut. Tatsächlich? Ja. Was will denn Ihre Freundin von Herrn Flick? Sie will ihn umbringen und ich möchte das verhindern. Der Mann schrie es durch die Straßen. Ich hielt ihn noch eine Weile fest. Man kann sich, weiß Gott, bessere Momente vorstellen, als an einem heißen Tag einen jungen Heißsporn festzuhalten, der offenbar eine Freundin hatte, die gemeingefährlich war. Ich tat, was ich in solchen Situationen immer tue, an etwas anderes denken und den Würgegriff beibehalten. Der junge Mann verhielt sich ganz ruhig und so hatte ich keinen Anlass, ihm den Arm auszukugeln. Eine äußerst unangenehme Sache, da sie meist mit einem fürchterlichen Geschrei verbunden ist. Und wie die meisten intelligenten Menschen ziehe ich die Ruhe dem Lärm vor, egal ob der Lärm nun aus Musik, Geschrei oder Nachbarn besteht. Während ich mir so meine Gedanken machte, erzählte mir der junge Mann Geschichten aus seinem verkorksten Leben. Meine Freundin spaßt nicht mit solchen Sachen. Die meint es ernst. Die will diesen Flick an den Kragen. Sie hat mir gesagt, dass dieses Schwein keine Woche mehr leben wird. Und was hat dieser Flick verbrochen? Ich meine, außer, dass er seine nekrophile Ader wunderbar sublimiert hat. Nein, das ist ein ganz Perverser. Seien Sie vorsichtig mit dem Wort, junger Mann. Kürzlich habe ich gelesen, dass Prinz Charles pervers sei, weil er mit seiner Diana mehr als nur Petting machen wollte. Wir kommen noch so weit, dass die Libido an sich als etwas Perverses betrachtet wird. Ja, sag ich auch. Ja, aber dieser Flick macht sich an kleine Mädchen ran. Er hat es bei der Tochter meiner Freundin versucht. Dafür gibt es Zeugen. Ich ließ den Mann los. Der Fall entwickelte sich in eine ganz neue, nicht sonderlich sympathische Richtung. Der junge Mann gab mir bereitwillig die Adresse seiner Freundin. Sie wohnte nur ein paar Häuserblocks neben dem Polizeipräsidium. Sie ahnen schon, was jetzt kommt. Na, Maloney, hören Sie das auch? Hört sich an wie das neue Dach, das man diesem Land verpassen will. Ein bisschen viel Lärm für wenig Dach, finden Sie nicht auch, Maloney? Ganz wie man's nimmt, aber es hat auch seine guten Seiten. Sehen Sie, wenn diese neuen Kampfflugzeuge gekauft werden und dann das erste davon abstürzt, wissen wir endlich, dass dieses Land einen gehörigen Dachschaden hat. Ich nehme nicht an, dass Sie deswegen zu mir gekommen sind, Maloney. Da nehmen Sie richtig an. Flick heißt der Mann. Ist etwas über ihn bekannt? Ich lass mal nachschauen, Maloney. Es war nichts über ihn bekannt, außer dass er Flick hieß und alle Rechnungen immer pünktlich bezahlte. Leute, die nicht arbeiten und keine Schulden haben, sind datentechnisch mehr oder weniger inexistent. Ich besuchte die Frau, die vorgab, etwas gegen Flick in den Händen zu haben. Dieses Etwas war ein vierjähriges Kind, das im Nebenraum schlief, während ich mich mit der Frau unterhielt. Jessica ist noch immer schockiert. Sie wird Jahre brauchen, um das verarbeiten zu können. Ist dieses Schnarchen Teil des Verarbeitungsprozesses? Jessica leidet in der Großstadt wie wir alle. Auch ich leide, aber ich beklage mich nicht. Früher hat man Frauen wie mich verbrannt. Starke Frauen haben es schwer. Wo finden wir Anerkennung? Vielleicht sollten Sie es mal mit Gewichtheben versuchen. Auch Sie sind voreingenommen. Dabei wäre die Welt viel menschlicher, wenn wir alle etwas offener wären. Ach, wissen Sie, wenn ich mir diese Welt so anschaue mit all den Tragödien, den Kriegen, dem Elend und den Boulevardzeitungen, dann kommt mir diese Welt leider nur allzu menschlich vor. Vielleicht sollten wir mal versuchen, die Welt etwas pflanzlicher zu machen. Kein schlechter Gedanke. Würde man Ihnen gar nicht zutrauen. Bevor wir uns jetzt zu Ihrem schnarchenden Kind legen, schlage ich vor, dass Sie mir erzählen, was vorgefallen ist. Flick hat sich an Jessica vergriffen. Nichts Brutales, so die übliche Liebe-Onkel-Tour mit Betatschen und Schokolade als Belohnung. Und jetzt wollen Sie Flick umbringen? Zuerst wollte ich das. Ich habe jetzt noch eine Riesenwut im Bauch. Aber das bringt nichts. Ich werde ihn hochgehen lassen. Es gibt Zeugen von dem Vorfall, aber die wollen nicht aussagen. Typisch. Spießerpack, Elendes. Aber ich werde sie noch dazu bringen. Keine Angst. Ich zweifelte keine Minute daran. Sie war eine der Frauen, mit der man sich vorstellen konnte, auf einer einsamen, unwirtlichen Insel überleben zu können. Doch was machte man mit ihr, wenn es mal gerade nicht ums Überleben ging? Ihr Freund scheuchte mich aus meinen Gedanken. Er erschien und seine Freundin wurde in ihrem Ton noch etwas schärfer. Du musst nachher noch einkaufen. Hast du mir diesen Typen auf den Hals gehetzt? Tut mir leid, Herr Maloney. Sie meint es nicht so. Und ob ich es so meine? Und damit du dir keine feuchten Hosen machst, ich werde den Kerl nicht umbringen. Damit wäre das wohl vom Tisch. Mir fällt ein Matterhorn vom Herzen. Jetzt pack die Einkaufstasche und geh. Und Sie gehen auch. Ich möchte nicht, dass Jessicas Unterbewusstsein länger ihren Schwingungen ausgesetzt ist. Ich lächelte sauer. Draußen schwärmte mir der junge Mann vor, wie toll doch seine Freundin eigentlich sei. Er erinnerte mich an einen alten Lehrer, der den kreischenden Schülerinnen verständlich machen will, wie toll doch eigentlich die kleine Maus ist, die soeben durchs Schulzimmer huschte. Aber ganz unter uns, Frauen wie diese sind mir allemal lieber als Kerle wie dieser junge Mann, die es weder im Kopf noch sonst wo haben. Ich hatte keine Lust, zurück in mein Büro zu gehen, und so besuchte ich meine Klientin, die ebenfalls im Haus von Flick wohnte. Sie war nicht allein. Etwas Schreckliches ist passiert. Man hat Herrn Flick erschossen. Weshalb haben Sie das nicht verhindert, Maloney? Aber halblang, Frau Baumgartner. Herr Flick lebt noch. Und Maloney hat noch nie etwas verhindert, außer vielleicht Klarheit in vielen Fällen. Glauben Sie ihm kein Wort. Er ist erblich belastet. Schon sein Vater war Beamter. Vor einer Stunde ist es geschehen. Ein Schuss und Herr Flick lag am Boden. Und mit ihm dieses schöne Buch. Das hat ihm das Leben gerettet. Können Sie mir sagen, weshalb er im Telefonbuch von Oslo gelesen hat? Auweia, mitten durch das Buch. Haben Sie gesehen, wer geschossen hat? Ich glaube, es war eine Frau. Ich hörte nach dem Schuss eine Stimme. Sie sagt im Weggehen, das ist für das kleine Mädchen. Für das kleine Mädchen? Das ist doch unlogisch. Wer schießt denn schon im Namen eines kleinen Mädchens? Oder sind Sie heute schon so verrot von all den Gameboys? Ich meine, früher hatten die kleinen Mädchen noch nicht so oft Boys in den Händen. Ich ließ ihn noch eine Weile weiter spekulieren. Es passte wieder einmal alles perfekt zusammen. Ich ging in mein Büro, setzte Kaffee auf und zog den Duft durch meine Nase. Es war köstlich. Ich betrachtete lange und intensiv die Ente auf meinem Schreibtisch. Es kam nichts Gescheites dabei heraus. Ich machte mich auf den Weg zu dem jungen Paar mit dem schnarchenden Kind. Als ich dort eintraf, erwartete mich neben der netten Familie auch noch ein stadtbekannter Polizist. Sie können ruhig wieder gehen, Maloney. Wenn es hier was zu holen gibt, dann werde ich es mir holen. Ist das klar, Maloney? Von was redet er? Bei uns gibt es nichts zu holen. Wir leben vom Sozialamt. Ich mache jede Wette, dass irgendetwas mit diesem Flick passiert ist. Hat sich das Schwein das Genick gebrochen? Schweine brechen sich selten das Genick. Alte Bauernweisheit. Junge Frau, Sie haben vor Zeugen gesagt, dass Sie Flick umbringen wollen. Das habe ich allerdings. Ist das strafbar? Lass dich nicht hinters Licht führen. Ich besorge dir einen Anwalt. Halt die Klappe, Brummbär. Es ist doch ganz einfach. Sagen Sie uns, was Sie in den vergangenen 3 Stunden gemacht haben, und wir sagen Ihnen, ob das gut war oder nicht. Das könnte Ihnen so passen, ja? Sag es doch. Wir haben uns geliebt. Ich Sie und Sie mich. Und dafür gibt es keine Zeugen. Es sei denn, die Nachbarn hätten uns zugeschaut. Das werden wir überprüfen. Und wenn auch nur ein klitzekleiner Anhaltspunkt zum Vorschein kommt, der darauf hindeutet, dass Sie mich angelogen haben, werde ich dafür sorgen, dass diese Wohnung hier auf den Kopf gestellt wird. Und Sie ebenfalls. Ich kann aber keinen Kopfstand machen. Davon kriege ich Nasenbluten. Ich ging zurück in mein Büro. Meine Klientin rief an und sagte mir, dass Herr Flick bei Bewusstsein sei und mir etwas mitteilen wolle. Ich machte mich auf den Weg ins Spital. Er lag noch immer auf der Intensivstation. Ich benötigte mein ganzes rhetorisches Können und dazu noch ein paar Scheine, um an Flicks Bett zu gelangen. Mit so etwas habe ich nie und nimmer gerechnet. Steht einfach vor mir und schießt aus heiterem Himmel. Haben Sie gesehen, wer geschossen hat? Als die Polizei hier war, konnte ich mich an nichts erinnern. Da war alles wie ausgelöscht. Aber vorhin bin ich eingeschlafen und da zuckte plötzlich dieses Bild durch meinen Kopf. Die Frau kam langsam auf mich zu und schoss. Eine Frau? Kannten Sie sie? Nein. Ich habe sie noch nie zuvor gesehen. Das heißt, doch, ich habe sie schon einmal gesehen, vor dem Haus in einem Auto. Ich erinnere mich daran, weil mir aufgefallen ist, dass die Frau eine ziemlich scheußliche Brandnarbe hatte am Hals. Übrigens, eine sehr schöne Frau. Auch die Narbe ändert nichts daran. Ich verabschiedete mich und ging zurück in mein Büro. Ich erinnerte mich an die junge Frau, die im Wagen saß, in der Nähe von Flicks Haus. Ich, Trottel, hatte vergessen, mir die Autonummer aufzuschreiben. Ich klapperte die Nachbarschaft Flicks ab. Nicht weniger als 5 Leuten war das Auto aufgefallen und 3 davon hatten sich die Nummer aufgeschrieben. Der effizienteste Überwachungsstaat ist noch immer der, in dem sich die Bürger gegenseitig bewachen. Ich besuchte die Frau und traf auf meine Klientin. Sie hatte einen Hammer in der Hand. Geben Sie mir den Hammer zurück, Maloney. Diese Frau ist gefährlich. Lassen Sie die albernen Spiele. Mit einem Hammer können Sie höchstens einen Nagel beeindrucken, aber keine schießwütige Frau. Weshalb nur hat sie das getan? Herr Flick hat niemandem etwas zuleide getan. Niemandem. Wenn Sie die Ruhe bewahren und mir versprechen, nicht durchzudrehen, werden wir das gleich erfahren. Ich drücke jetzt die Klingel und Sie halten die Luft an. Und was ist, wenn sie durch die Tür schießt? Ich habe einmal in einem Film gesehen, dass das möglich ist. Es dauerte eine Weile, bis die Frau öffnete. Sie machte einen müden Eindruck. Ich erklärte ihr, dass sie keine Chance mehr hatte. Sie nickte wortlos und ließ uns eintreten. In ihrer Wohnung hing der Rauch von unzähligen Zigaretten. Möchten Sie die ganze Geschichte hören? Was für eine Geschichte? Hat Herr Flick etwa etwas mit Ihrem Leben zu tun? Das kann ich mir nicht vorstellen. Schön der Reihe nach. Flick hat meine Schwester umgebracht. Was fällt Ihnen ein? Das ist eine bodenlose Frechheit, so etwas zu behaupten. Lassen Sie die Frau doch ausreden. Ist schon eine Weile her. Sie war damals 4 Jahre alt. Ich war 2 Jahre älter. Herr Flick bringt doch keine Kinder um. Das glauben Sie doch selbst nicht. Flick hat eine Vorliebe für kleine Mädchen. Allerdings. Sie wollen doch nicht behaupten, dass Ihnen das in all den Jahren entgangen ist. Ich fand das nicht ungewöhnlich. Ich meine, wer denkt denn dabei an etwas Sexuelles? Er hat sich immer gerne die Kindersendungen im Fernsehen angeschaut. Ich dachte, dass er in der Seele noch ein Kind geblieben ist. Menschen, die in der Seele Kinder blieben, sind häufig ziemliche Monster. Ich glaube das einfach nicht. Nun, wenn es stimmt, weshalb haben Sie nicht früher etwas gegen Flick unternommen? Ich konnte mich nicht mehr an den Vorfall erinnern. Vor 3 Wochen war ich auf einer Gartenparty. Dabei geschah ein Unglück. Das Kleid eines kleinen Mädchens fing Feuer. Es ging zum Glück glimpflich aus, aber als ich das brennende Kleid sah, hatte ich plötzlich wieder alles vor Augen. Flick war damals ein Freund meiner Familie. Ein lieber Onkel. Er hat meine Schwester missbraucht, getötet und dann den Schuppen angezündet, in dem wir häufig spielten. Ich habe alles gesehen, traute mich nicht hinaus und wäre beinahe verbrannt. Das ist ja entsetzlich. Wenn das alles stimmt, dann habe ich jahrelang mit einem richtigen Schwein zusammengearbeitet. Ach, wissen Sie, die größten Schweine findet man selten im Saustall. Alte Bauernweisheit. Was geschieht jetzt mit mir? Sie hatte die Alternative, sich zu stellen und damit Flick vor Gericht zu bringen und selber ebenfalls angeklagt zu werden oder alles noch einmal zu vergessen. Sie entschied sich für den Justizapparat. Die Archivarin konnte auch noch während des Prozesses nicht fassen, dass ihr Chef einer der Kinderschänder war, von denen sie immer mit größter Abscheu gelesen hatte. Flick tat vor Gericht so, als könne er sich an nichts mehr erinnern. Er wurde dennoch verurteilt. So geht das.